man Essen in Mülleimern findet, wo Wasser aus der Leitung fließt und im Abfluss verschwindet, wo volle Regale von Supermarktketten voll bleiben, davor bettelnde Penner verrecken. Damit wir profitieren von deren sterbenden Bodenschätzen.